Es folgt ein Mitschnitt des Erkenntnistages unter dem Titel Deutschland in den Rücken fallen. Kämpft mit uns gegen Staat, Nation und Kapital. Am 4. Oktober 2008, organisiert von der antifaschistischen revolutionären Aktion Berlin. Weitere Infos zu unseren Aktivitäten findet ihr unter www.arab.antifa.de. Okay, eine Anmerkung zur Diskussion. Das wird alles aufgezeichnet. Das heißt, seid euch dessen bewusst. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Wir machen es immer so, bevor die Diskussion richtig losgeht, können Verständnisfragen jetzt zu dem Vortrag selber gestellt werden. Und wenn die geklärt sind, kann man dann halt zu bestimmten Punkten diskutieren. Also hat jetzt hier irgendwer noch Fragen an den Referenten, weil er was nicht verstanden hat oder weil er nochmal was näher ausgeführt haben will? Ja? Also eine Nachfrage hätte ich noch, weil du ja gesagt hattest, dass das meiste an Gewalt abläuft, um einfach den Respekt und auch die Rechtsordnung aufrechtzuerhalten. Wie ist das dann aus deiner Sicht zu erklären, dass natürlich von der politischen Seite her der Staat sich immer mehr Eingriffsmöglichkeiten sichert, die manchmal ja gar nicht in dem Verhältnis zu stehen scheinen, weil die Rechtsordnung ist ja gegeben, die ist ja auch im Moment gar nicht so wirklich gefährdet, aber trotzdem gibt es halt immer mehr Versuche, die Rechte des Staates gegenüber den Bürgern immer weiter auszudehnen, also zum Beispiel bei Überwachungsgeschichten oder sonstigen Dingen. Wie wäre denn das dann zu erklären? Weil da wird ja auch gesagt, es ist so ein Hinweis, dass vom Staat befürchtet wird, dass irgendwie ein Aufstand kommt oder eine subversive Verschwörung am Gang ist, der nachher werden muss oder so. Wie erklärst du das dann, diese Erweiterung der staatlichen Kenntnis und Gewalt? Also, ich würde. Hier ist er. Ich würde mal eines sagen, die die Obrigkeit oder der Staat ist in einer verschiedenen Weise empfindlich. Beim Recht, wo er sich der allgemeinen Geltung sicher ist, ahndet er die Übertretung. Und man weiß es, da gibt er, ist der Rechtsstaat auch begeistert drüber, nachher. Erst wenn es passiert ist. Und die Ahndung, die zielt auch eigentlich bloß auf, dann wird dem Rechtsübertreter ein, allerdings unverhältnismäßiger Schaden zu dem ungerechten Nutzen zugeführt, den er sich zugefügt, den er sich da genehmigt hat. Also der Dieb, dem wird nicht bloß die Beute abgenommen, sondern der kriegt auch noch eine Strafe, sei es Geldstrafe, sei es Gefängnisstrafe, dann wird ihm die Freiheit für eine gewisse Zeit genommen. Und das Recht ist dann eigentlich zufrieden, wenn die Strafe abgesessen ist. Das Recht sagt, okay, du hast das Gesetz übertreten, wir haben draufgehaut, du hast einen großen Schaden zu schlucken gehabt, jetzt ist, wie es heißt, die Schuld gesühnt und du bist wieder ein regulärer, legitimer Bürger. Ganz anders ist es. Und insofern verhält sich die Obrigkeit ganz anders zu politischen Bestrebungen, das Gewaltmonopol selber in seiner Anerkanntheit oder in seiner umfassenden Handlungsfähigkeit anzugreifen. Das erste ist die Exekution des Rechts. Das ist sozusagen leger. Man kümmert sich am Schluss gar nicht darum, ob der Verbrecher wirklich geläutert ist. Wenn er seine Strafe abgesessen hat, darf er wieder raus und darf sein Verbrechen wieder begehen, wenn er Lust dazu hat. Die nächste Strafe fällt dann höher aus. Aber erstmal, da ist der Standpunkt gar nicht Eliminieren von Verbrechen. Beim Verbrechen, dem Verbrechen gegenüber ist der Standpunkt Bestrafen, wenn es ruchbar wird. Gegenüber einem Willen zu einer konkurrierenden Macht ist die Obrigkeit überaus empfindlich. Da ist der Standpunkt, was hier will jemand, die absolute Bedingung dieser Ordnung, nämlich das Gewaltmonopol, in Zweifel ziehen. Und da wird schon der Wille, das in Zweifel zu ziehen, wie eine Tat genommen. Und Taten schon gleich, ganz unabhängig von ihrer Wirksamkeit, als unerträglich aufgefasst. Weil das Erste, nämlich die Anerkennung der Bürger, dass die Obrigkeit sein muss, bestritten wird. Und deswegen, kannst du mal so rum sagen, die RAF, was hat sie denn eigentlich zusammengebracht? Da hat sie 15 oder 12 oder was, Oberrepräsentanten des Bankwesens und der Kriminalabteilung des Staates erschossen. Na und? Jederzeit sind 15 Ersatzmänner bereitgestanden, diese wunderbaren Posten sofort wieder einzunehmen. In Wahrheit ist doch das Funktionieren des Staates in gar keiner Weise anzugreifen gewesen auf die Tour. Der Staat hat sich benommen, wie, als ob er auf der Kippe stünde und er muss sich retten gegen, weiß ich, eine Mannschaft von 15 bis 35 kampfbereiten Waffenträgern. Er hat eine 400.000 Mann Armee. Und sagt, wenn 30 Mann auf Repräsentanten des Staats schießen, dann ist alles spitze auf Knopf. Was ist das? Ja, das ist dieses, wenn das Gewaltmonopol angegriffen wird, dann ist es nicht, es wird das Recht verletzt, jemand übertritt, was er darf, sondern jemand arbeitet gezielt auf das Nicht, er demonstriert die Nichtanerkennung der rechtssetzenden Gewalt. Und an der Stelle ist die Obrigkeit gar nicht leger und die sagt nicht, dann gibt es ein Gesetz und wenn Übertretung rufbar wird, dann kommt ein Gericht und dann wird er bestraft und wenn er die Strafe abgesessen hat, ist alles wieder in Ordnung. Sondern dagegen ist der Standpunkt Ausrottung. Welche, die eine Macht gegen den Staat aufrichten wollen, dieser politische Wille muss vernichtet werden, nicht bestraft, wenn er was Unerlaubtes tut. Und dafür, da merkt man dann diese besondere Empfindlichkeit, das führt zu deiner Frage zurück, warum tun die das? Diese besondere Empfindlichkeit, die exekutiert unsere Rechtsordnung immer so, dass vom Standpunkt der Exekutive aus, vom Standpunkt des Innenministers aus, eigentlich die polizeilichen Befugnisse ihm immer zu gering erscheinen. Im Augenblick wissen wir doch, da ist der islamische Terrorismus der Bedrohungspunkt. Da ist mal wieder eine Mannschaft, die sagt, sie greift die Ordnung an. Sie greift die Ordnung mit Waffengewalt an, ja, manchmal in Form von amerikanischen Einrichtungen, manchmal in Form von, und jeder brave Bürger dieses Landes ist ein Repräsentant dieses feindlichen Zwecks und dann wird auch immer mal ein Vorabzug in die Luft gesprengt, wie in Madrid. Also, auch das in gar keiner Weise geeignet, wirklich die Macht des Staats anzugreifen. Aber seine Garantiefähigkeit der Ordnung, dass er alles im Griff hat, das wird wirklich angegriffen, wenn welche sagen, irgendwas kriegen wir gegen dich zusammen. Und da ist der Staat außerordentlich empfindlich und diesen Stand, diesen politischen Willen, den will er nicht bestrafen, sondern zerstören. Und dafür erscheinen jetzt wieder die bürgerlichen Rechtsinstrumente, die der Rechtspflege entsprechen, immer zu ungenügend. Deswegen wird an der Stelle der Sicherheitsapparat ausgebaut. Übrigens muss man sagen, dann, wenn irgend so eine Bedrohung in Sicht ist. Damals bei der RAF hat es einen riesigen Aufschwung des deutschen Sicherheitsapparats gegeben. Der war vorher weniger fein gesponnen und umfassend ausgebaut. Und jetzt mit dem islamischen Terrorismus, da geht es wieder so, dass eben dass die Ausweise alle neu werden müssen und so. Also dieses, dass man alles im Griff haben muss. Gut, und insofern, da ist ja auch eine Gewalt auf, da tritt eine Gewalt auf, der wir wahrscheinlich hier überhaupt keine Sympathie entgegenbringen, aber eine Gewalt auf, die das Moment an sich hat, die Ordnung selber angreifen. Und dafür steht der Staat auf dem Standpunkt, Eine konkurrierende Gewalt, das kann das Gewaltmonopol überhaupt nicht dulden. Ich weiß nicht, taugt das für deine... Ja, wir gehen schon. So, gibt es weitere Fragen? Und anscheinend nicht, dann können wir jetzt auch mit der Diskussion anfangen. Kein Diskussionsbedarf gibt, ist das okay. Vielleicht war es ja so überzeugend. Wir werden im Laufe des Tages, dann gewinnen wir jetzt eine halbe Stunde. Okay, Entschuldigung. Ich hätte mir eine Frage, und zwar, gibt es aus dieser Analyse, die du vorhin so ziemlich gut hier dargestellt hast, ergibt sich daraus irgendwelche Schlussfolgerungen bzw. Hinweise darauf, wie man diese ritualisierte Gewalt oder diese ständige Gewalt, diese Konkurrenzkampf verändern kann. Also tatsächlich jetzt als sozusagen Imperative zum Handeln. Oder ist es mehr so eine analytische Sache, die man einfach so betrachtungsweise des Staates und dann weiß man auch nicht daraus. Ich hoffe, ich habe mir nicht zu sehr verhindert. Nein, es war ja klar erkennbar, was du sagst. Ja, erstmal würde ich mir die Trennung nie gefallen lassen wollen, die du mir anbietest. Die Trennung, ist das mehr so eine analytische Sache oder hat es irgendeine Bedeutung? Das war irgendwie die Frage, ja? Oder hat es irgendwie eine Bedeutung für die politische, für das, wie man da gegen den Laden kämpft und was man da macht? Ja, die Trennung ist schon von vornherein, also wenn ich zum ersten Ja sage, setze ich mich voll ins Unrecht. Ja, ich habe bloß mal so eine Analyse gemacht, ich weiß ja nichts. Die andere Hälfte, ist jetzt das praktisch nutzbar für die nächste Demo? Wollen wir da andere Parolen auf die Fahnen schreiben? Also, würde ich erstmal sagen, warten wir den Punkt mal ein bisschen ab. Wenn, dann ist eins, also ein paar Abgrenzungen, die meine ich, die habe ich jetzt, die sind in dem Ganzen schon auch vorgekommen. Demonstrationen, Parolen oder überhaupt eine Weise an die Welt ranzutreten, die den Menschen sagt, ihr seid unfrei, emanzipiert euch endlich. Wollt ihr nicht auch echt frei sein? Das, meine ich, ist nicht günstig. Das sollte deutlich geworden sein. Anders gesagt, der Knackpunkt ist immer wieder der, dass die Menschen in dieser Gesellschaft eben keine Knechte sind, sondern freie Eigentümer, die freigesetzt sind, mit den Mitteln, die sie haben, ihren Erfolg zu suchen. Und das ist die Härte, dass sie das wollen, dass sie das tun und dass sie das wollen. Und wovon man sie überzeugen muss, das ist, dass gerade diese Weise, ihren Erfolg zu suchen, ihren dauerhaften Misserfolg garantiert. Das glauben sie nämlich nicht. Also insofern, soweit eine Wegweisung für politische Praxis. An der Stelle ist das Umdrehen der Meinungen zu machen. Erst dann würden sie entdecken, dass das Gebot der Freiheit keine Erlaubnis, sondern eine Unterordnung ist. Die Unterordnung unter die kapitalistische, unter die ökonomische Macht des Kapitals nehmen. Wann würden Sie, aber da müssen Sie erst hinkommen, dann würden Sie den Staat als den Unterdrückungsapparat, der das Volk dem Kapital gefügig macht, erkennen. Aber so sehen Sie die Welt nicht. Sie sehen die Welt so, der Staat schützt die Freiheit der Unternehmer, aber er schützt auch meine Freiheit. Zum Beispiel Gewerkschafter sind Leute, die sagen, Staaten, in denen man Gewerkschaften gründen kann, in denen man also das Privatinteresse des Lohnarbeiters organisieren darf, die sind doch die natürliche Heimat des Lohnarbeiters. Man möchte fast sagen, wenn man Lohnarbeiter dick unterstreicht, möchte man ja fast recht geben. Weil die haben dem Lohnarbeiter als Lohnarbeiter, wenn er nichts anderes will, ja klar, der braucht eine Gewerkschaft, die ihm in diesem Staat die Organisation seines Privatinteresses gegen das Unternehmerprivatinteresse genehmigt. Dass er als das organisierte Arbeitnehmerinteresse dann nichts anderes betreibt als die Unterordnung unter die Konjunkturen und unter die Wachstumsbedürfnisse des Kapitals. Ja, das hält er ja nicht für seine Unterordnung, das hält er ja quasi für wie, das ist das Mittel, damit meine Erwerbsquelle funktioniert. Es ist wieder Aufwand für den Ertrag. Da wäre der Beweis fällig, hey, da ist immer nur Aufwand und nie Ertrag. Das müsst ihr mal kapieren. Das ist keine zweckmäßige Weise für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Hört auf, eure Freiheit zu wollen. Das ist das Gegenteil von wollt endlich frei sein. Also wenn schon so viel Scheidung haben die Überlegungen doch geleistet. Kann man sagen, naja, das meint ja eh niemand, dann kann man sagen, na, umso besser. Lass mal es durch. Sorry. Ja. Also ich weiß nicht, also so wie ich jetzt ich komme ja aus der Schweiz gedacht, ist dort vollkommen anders. Aber da gehe ich doch die Leute erleben, ist eigentlich gar nicht so. Der normale Bürger, der denkt sich gar nicht, ich bin frei, also bin ich für den Privatbesitz der Produktionsmittel und der Staat, der schaut auf mich. Und wenn irgendein Schleier erschossen wird, dann fühle ich mich extrem betroffen. Ich erlebe das einfach nicht so. Also ich erlebe das völlig anders. Also was ich erlebe, ist eigentlich Menschen, die in gesellschaftlichen Widersprüchen drinstecken, die sie hautnah erleben. Und das Problem ist viel eher, dass sie sich nicht darum kümmern, was jetzt genau dafür verantwortlich ist, dass sie eine beschissene Lebenssituation haben, und was genau dafür verantwortlich ist, dass jetzt ihre Stelle gekündigt ist, sondern dass da einfach was falsch läuft. Und ich denke, ein sehr großes Problem dabei ist nicht, dass die Einsicht, dass irgendetwas falsch ist, sondern einfach die ganze Ohnmacht, dass die eben sehr wohl bemerken, dass da eine Machtfrage existiert und da dass ein Machtmonopol eben nicht nur ein Machtmonopol ist, sondern dass ja real mächtiger sind. Und von dem her habe ich auch Probleme damit, wenn man dann die GAF so den bewaffneten Kampf allgemein oder das Stellen der Machtfrage so ins Lächerliche zieht, weil ich denke, bei Revolution hat sich auch immer gezeigt, die Leute kommen auf die Idee, eine Revolution zu machen, wenn sie die Möglichkeit haben, und die Möglichkeit einer Revolution besteht in der Macht, die man hat. Also ich denke, da besteht einfach ein sehr starkes Wechselspiel von was man für eine andere Welt will und ob man überhaupt die Möglichkeit dazu hat. Also ich denke, die größte Hürde für die Menschen, dass sie sich nicht um eine andere Welt kümmern, ist, dass sie keine Möglichkeiten sehen, dass sie die überhaupt erreichen können. Ja, das ist die große Differenz. Über die müssen wir vielleicht noch mehr reden und das lohnt sich vielleicht auch, da noch mehr drüber zu reden. Du argumentierst im Sinn von, ja, eigentlich, wie ich es vorhin auch beispielhaft angeführt habe, im Sinn der Propaganda der Tat, du unterstellst die Leute, an die du rantrittst, als welche, die eigentlich die Staatsmacht loswerden wollten, die eigentlich rebellieren wollten, aber weil sie die Übermacht der Gegenseite sehen und zur Kenntnis nehmen, entmutigt werden und dann entmutigt sich bieten lassen, was sie eigentlich nicht billigen und dann natürlich durch jemanden, der sagt, oder durch eine Organisation, die sagt, nein, nein, diese Übermacht brechen wir haben beste Chancen, das geht schon, sich dann ja zu dem, was sie sowieso wollen, ermuntern lassen, weil sie die Chance sehen, dass es gehen könnte. So, das sind so die Überlegungen. Aber denk nochmal, wenn du sagst, das erlebst du nicht, was erlebst du, ja? Überleg mal, ob eine Charakterisierung der Unzufriedenheit, ich bestreite nicht, ja, das wäre ganz verkehrt. Auch hätte ich mich auch schlecht ausgedrückt, wenn das rauskommen würde. Wenn der Eindruck entstünde, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Bürger und die Mitglieder der Gesellschaft alle sau zufrieden sind. Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Die sind alle sau unzufrieden. Da gebe ich, also so weit, gebe ich dir voll recht, die sind total unzufrieden. Und zwar auch in den letzten Jahren viel mehr als früher. Dieser Gedanke, wie du sagst, irgendwas läuft falsch in unserer Gesellschaft. Das kannst du sicher zu 80-90% kriegen, wenn du fragst, meinst du, dass irgendwas falsch läuft in unserer Gesellschaft? Da wird mehr oder weniger jeder sagen, ja, ziemlich, da läuft einiges verkehrt. Das ist nicht die Frage. Da kann man sich sehr sicher sein, ja, Unzufriedenheit herrscht, die Meinung, es läuft einiges verkehrt, ist verbreitet. Jetzt kommt es sehr darauf an, was dann kommt. Was meinst du, dass verkehrt läuft? Und jetzt sage ich da mal, was ich da kenne. Da kenne ich, dass alle möglichen Leute vom Standpunkt, das kann ich sagen, eben nicht kritisch gegen die Rechte, die ihnen zugebilligt werden, sondern vom Standpunkt der Rechte aus, die ihnen zugebilligt sind, vom Standpunkt der Rechte, die anderen zugebilligt sind, eine Theorie entwickeln, was alles schiefläuft, nämlich andere nehmen sich zu viel raus und deswegen kriege ich immer die Nachteile ab. Moderne Menschen, also unsere Gesellschaft, die ist voll von Leuten, die praktisch alle anderen für Lumpen halten. Aber sich selber für anständig sich bemühende Menschen, die immer nicht zurechtkommen, weil sie von vorn und hinten und von allen Seiten beschissen werden. Diese Kritik, die sagt, dass ein Unternehmer Gewinne machen muss, gut, aber so viel, das ist doch nicht in Ordnung. Dass Banken natürlich Kredit kreieren müssen, okay, aber so viel, dass dann das Weltwirtschaftssystem kracht, weil die Banken platzen, da sieht man wieder. Dass Politiker ein anständiges Gehalt kriegen müssen, selbstverständlich, und mehr als ein Studienrat muss es schon sein. Aber, dass sie sich dann hinten herum Villen kaufen, das ist doch nicht in Ordnung, und so weiter und so weiter. Und wer so kritisiert, und die Kritik halte ich für, das halte ich für echt verbreitet. Das ist die Kritik, die die Bild-Zeitung übt. Wer so kritisiert, ruft 100-mal leichter nach dem starken Mann, der endlich alle dazu zwingt, seine Pflichten zu tun, als dass er einen Aufstand gegen die Freiheit macht und dass er seine Rechte unattraktiv findet. Er kritisiert nämlich im Namen des geglaubten Rechts, das er verletzt sieht. Da entscheidet sich also sehr viel und da ist der Verweis auf, schau mal, ich erlebe viel Unzufriedenheit. Der hilft nicht weiter, weil es furchtbar darauf ankommt, was für seine Unzufriedenheit man erlebt. Ja, aber das ist klar. Du setzt jetzt ja hier so einen Gegensatz auf zwischen Propaganda der Tat und der theoretischen Aufklärung. Aber ich denke, das ist ja gar kein Gegensatz. Und das sind ja Prozesse, die sich gegenseitig bedingen. Ich glaube, niemand hier drin spricht dagegen, dass man die Leute aufklärt, was die Zusammenhänge sind zwischen kapitalistischer Ökonomie und ihrer Realität. Aber ich glaube, die grundlegende Frage ist ja die Frage der Bewusstseinsbildung. Wie geht die vonstatten? Ich denke, das Bewusstsein entwickelt sich eben in konkreten Erfahrungen, halt im Zusammenspiel auch mit der Aufklärung, viel stärker, als man es jemals mit Argumenten erreichen kann. Es gibt hier verschiedene Redebeiträge, also können wir Ihnen, dann musst du erstmal dran. Ja, also es gibt ja in der aktionistischen Linken durchaus immer wieder Diskussionen um die Hand zu weiteren Aktionen. Und so gab es auch irgendwie im Zuge des sogenannten Antifa-Sommers bzw. der Gruppendynamiken, die sich danach herauskristallisiert haben, auch auf der einen Seite irgendwie Argumentation darauf völlig zu verzichten und tatsächlich sich der Zivilgesellschaft anzuschließen oder aufzuhören oder das nochmal ganz theoretisch so absurd zu begründen, dass man Antifaschist ist, weil man die Folgen support, wie auch immer. Es gab aber auch in der anderen, in anderen antifaschistischen Kreisen den Diskurs darum, dass man ja, wenn man offiziell, wenn man einen Rechtsbruch, also was wie Steine zum Beispiel auf Demonstration, Nazis angreifen, wie auch immer, wenn man den offiziell begründet, oder auch wenn man sagt, also wir schmeißen jetzt Steine, weil wir gegen den Staat sind, oder wie auch immer, auf eine Demonstration, dass man damit ja schon quasi diesen Rechtsbruch politisch umgedeutet hat. Nun hast du ja gesagt, dass zum Beispiel wenn Dieter kein prinzipieller Kritiker des Eigentums ist, nun ist die Frage eigentlich, ob der Dieter ein prinzipieller Kritiker, ein Revolutionär, wie auch immer werden kann, wenn er das kritisch auflegt. Oder anders gesagt, der Antifaschist, der sagt, dass das, was er macht, wichtig ist, weil er das halt so begründet, ob das dann quasi Sinn macht. Okay. War dann da waren jetzt noch eine mehrere also ich mache nur einen Versuch bloß zusammenzufassen, dass ich festhalte, was deine Position war oder was deine Beitrag war. Das, weil ich bin nicht ganz sicher, ob ich es erfasst habe. Es ist, du berichtest von einer Diskussion, die darum geht, ob nicht Rechtsbruch, wenn er politisch erklärt wird, was anderes ist als der einfache Rechtsbruch, den halt ein Dieb macht. Ja, also ich wollte was zu den Schweizer Verhältnissen sagen. Und zwar hatte ich da mir drei Punkte aufgeschrieben. Einmal ganz praktisch. Also wenn du dir erklärst, was in der Welt falsch läuft und was gegen dein Interesse ist, dann ist die Praxis daraus, also das folgt dir automatisch daraus. Wenn du mit irgendwas unzufrieden bist, dann willst du es halt abschaffen. Das heißt, die Praxis ist gar nicht ein Parallelfeld, also was der Peter schon gerade gesagt hat, sondern die logische Folgerung aus deiner Analyse. Deswegen finde ich es auch falsch, dass du da auch einen Unterschied zwischen Aufklärung und Bewusstsein machst. Weil erst aufgrund von irgendeiner Argumentationsweise kannst du überhaupt zu einem Bewusstsein gelangen. Wenn du jetzt als Bürger auf die Straße gehst und du kriegst einen Polizeiknüppel ins Gesicht. Als Linker wirst du dann sagen, oh mein Gott, staatliche Repression. Als Rechter wirst du sagen, naja, merkt man schon, ich als Deutscher werde in meinem eigenen Land geknüppelt, da kann das mit der Regierung nicht stimmen. Und als normaler Bürger siehst du dich dann an deinem eigenen Rechtstitel verletzt. Du merkst also, dass einfach an der bloßen Tatsache, dass irgendwas mit dir geschieht, du gefeuert wirst oder so weiter, noch überhaupt gar kein Erkenntnisgehalt oder wie man es da formulieren will, dass da überhaupt noch gar nichts dran folgt, wenn du nicht Argumente kennst, warum das vorhanden ist oder warum das stattgefunden hat, was das mit dir zu tun hat und wie du dich überhaupt dazu stellen sollst. Die ganzen Bürger, die doch gefeuert werden oder sonst was, die sind doch, die sagen doch nicht, ja, das ist ja wohl, die sagen, sind doch alle moralisch empört, die sagen nicht, naja gut, also mein materialistisches Interesse ist sowieso noch nicht wirklich bei einem Arbeitsplatz zu Zuge gekommen, da finde ich es jetzt auch ganz gut, dass ich mal ein bisschen Freizeit habe oder irgendwie sowas. Sondern die sind ja dann entsetzt darüber, dass ihnen eine Ungerechtigkeit widerfahren ist. Und eine Ungerechtigkeit heißt ja automatisch, naja, da sind wohl die guten Grundsätze dieser Gesellschaft verletzt worden. Und mit solchen Leuten eine Revolution zu machen, halte ich für ziemlich ekelhaft. Ja, ich habe keine Einzeldiskussion, bitte. Ja, ja. Wir müssen langsam zum Schluss dieses Abschnitts kommen. War da noch eine Wortmeldung? Ja, ich wollte mich auch noch mal zu dem Beitrag aus der Schweiz melden. Mir ist erstmal aufgefallen, dass du vorher in deinem ersten Beitrag von Bewusstseinswertung, das war ja dein Gegenstand, die Bewusstsein. Ja? Ja, wie das geht, wie man das zu machen hat und wie die Leute beieinander sind und die Linke darauf zu reagieren haben. Das war dein Gegenstand. Dein zweiter Beitrag stellt sich schon dagegen polemisch und sagt, ja, wenn man sich nur über Bewusstsein unterhält, was mangelt, die Tat wäre viel entscheidender. Das ist erstmal ein Widerspruch, der mir aufgefallen ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass du so. Ist ja auch schon was so gesagt worden, das würde ich gar nicht zurechtweisen, dass die Leute ohnmächtig sind und dass in ihnen in ihrer Ohnmacht und in dem, wie sie in ihrem Alltag vorkommen, dass ihnen das ja, jahrhundertweit entfernt ist, an eine Gesellschaftsordnung zu denken, die sie saturiert, die sie zufriedenstellt. Ja, sondern das ist doch die Form des Realismus und des selbstbewussten Realismus. Wenn ein Kritiker herkommt und sagt, du betreibst was zu deinem Schaden, ja, dann weist ein Bürger darauf zu sagen, das ist ja auch schon gesagt worden, das mag schon irgendwo sein, dass das nicht so seine Rechte und seine Ordnung hat, aber das muss ich doch tun. Das muss ich doch tun und das ist auch gut, so weil Bedingungen für mein Zurechtkommen. Das ist ein selbstbewusstes Beziehen auf die Ordnung, auf die Lizenzen. Und ich glaube, das hast du verpasst. Ja, gar nicht hässlich oder so. Oder? Das hast du verpasst, wenn du sagst, an sich wollen die Leute schon immer was anderes und unterlassen es einfach wegen der Ohnmacht. Nein, das ist ein selbstbewusstes Beziehen auf das, was existiert, all die Mittel, die in ihrem Alltag eingerichtet sind, mit denen sie dann Kritiker zurückweisen. Ja? Ja. Jetzt wird erstmal Pause gemacht. Okay, ganz klar. Bis 14.20 Uhr ungefähr und dann sehen wir uns hier wieder mit der jungen Linken, Jimmy Boyle.